6 schreckt dich der Wecker auf und ein neuer Tag nimmt seinen Lauf. Kaffee, Wasser angesetzt und kein Brot mal schnell zum Bäcker gewetzt. Eier kochen und Stullen schmieren und die Hausaufgaben des Jungen kontrollieren. Ne Unterschrift in Bio bei Dr. Kaul. Hey, so ne Mann, du bist zu faul. Mama, seine schwer, an manchen Tagen wirklich sehr. Ganztagjob und jeder kommt zu dir an. Ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal helfen kann. Die Kleine schon nach Mama schreit und zum Windeln wechseln nehm ich mir die Zeit. Licht an und schnell das Kind geschnappt und dein Mann brubbelt. Hab ich noch Zeit oder ist knapp, bevor der sich ja morgen mal so bewegt, hat sich meine Welt schon dreimal gedreht. Langsam trudeln alle in der Küche ein, so chaotisch kann's auch nur bei uns zu Hause sein. Der Herr Sohn hat seine dreckige Spielhose an, dass der am frühen Morgen nicht richtig gucken kann. Deine Tochter spuckt sich Kakao ins Kleid und dir läuft weg die pure Zeit. Mama, seine schwer, an manchen Tagen wirklich sehr. Ganztagjob und jeder kommt zu dir an. Ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal helfen kann. Dein Mann nimmt den Großen zur Schule mit. Der ist zwar mistig, aber trotzdem schick. Deine Tochter lächelnd im Stühlchen sitzt und erstmal mit der Kaffeesahne spritzt. Wo ist meine Hose und mein buntes Hemd? Ach nee, das hab ich ja gestern Anja geschenkt. Im Trockner finde ich ein knittriges Kleid. Ja, auch egal, ich hab keine Zeit. Die Kleine schreit, will keine Mütze. Und vom Haus liegt sie in der ersten Pfütze. Dann ist sie endlich angeschnallt und die Autotür ins Schloss hart knallt. Du bringst sie zur Krippe unten am Hafen. Der Erzieher grinst, na, wieder verschlafen. Der hat gut lachen, geht früh aus dem Haus. Doch ich bin ne Frau, mein Leben sieht stressiger aus. Mama, seine schwer, an manchen Tagen wirklich sehr. Ganztagjob und jeder kommt zu dir an. Ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal helfen kann. Wieder daheim erstmal die Betten gemacht, gespült und das Bad wieder meine heile Pracht. Ein Motterhaufen von Nachbarswiese und Lisa ist doof, steht mit Zahnpasta an der Fliese. Das Telefon reißt dich aus deinen Putzträumen. Dein Mann sagt, du sollst die Termine nicht versäumen. Zur Versicherung, Anwalt und Notar. Na klar, Schatz, dafür bin ich ja da. Wenn ich noch mal leb, denn nur als Mann, da schwör ich, wenn man dann viel einfacher leben kann. Geh morgens ins Büro hinein und muss abends nur für ein paar Stunden Papi sein. Krieg mein Essen dann noch hingestellt und hab für wahnsinnig viele Sachen Zeit. Versteh gar nicht, meine Frau sieht so fertig aus. Die geht ja gar nicht arbeiten, ist den ganzen Tag zu Haus. Deshalb, was eure Frauen so leisten, es sieht nur immer so einfach aus. Das ist einfach jahrelanges Training, dass sie fertig werden mit Kindern, Mann und Haus. Dass sie fertig werden mit Kindern, Mann und Haus. Ja, Mama, seine schwer, an manchen Tagen wirklich sehr. Ganztagjob und jeder kommt zu dir an. Ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal, ob ich mal helfen kann.